Es lacht der Mai, der Wald ist reif von Eis und reif Gehänge. Es lacht der Mai, der Wald ist reif von Eis und reif Gehänge. Ein reiner Schnee liegt auf der Höhe, doch eilen wir nach oben. Beginnt den alten heiligen Brauch, Allvater dort zu loben. Allvater dort zu loben, die Flamme lode durch den Rauch, begeht den alten heiligen Rauch, so wird das Herz, so wird das Herz. Geht den alten heiligen Brauch. Wir